Herzlich willkommen bei Algorand. Dankeschön. Für Diskussion zum Thema, was wir heute reden. Ich bin Martin, du kannst den Vornamen nennen, wenn du möchtest. Ich bin Laszlo. Ja, genau. Dankeschön. Also, ich möchte über Olympia reden. Nämlich, gab es hier einen Ansatzpunkt mit Doping. Zuerst, ob man streng kontrollieren sollte, was verboten werden sollte. Da habe ich gesagt, ob man überhaupt irgendwas verbieten sollte. Nämlich, man hat ja bei Olympia die besten Sportler der besten Länder. So. Warum möchte man dann nicht die besten Performances überhaupt möglich sehen? Mit dem Stand der Wissenschaft. Man hat Schuhe mit Carbonplatten, die sind erlaubt. Warum hat man dann nicht Getränke mit irgendwas drin, was den nochmal schneller macht? Okay, genau. Nur als Hintergrund, also ich habe einen Deckanstoß, die Frage dabei, sollte Doping schwer kontrolliert werden? Jetzt haben wir als eigentliche Frage den gegenteiligen Ansatz, warum sollten wir Doping überhaupt kontrollieren? Weil wir wollen ja maximale Leistung. Sehr schön. Ja, damit verbunden natürlich heutzutage nicht nur Doping. Teilweise hast du, glaube ich, mittlerweile auch Prothesen, die leistungsfähiger sind. Ich glaube, ein Beispiel. Hast du Prothesen bauen, die leistungsfähiger sind? Ja, die sind im Wettkampf nicht erlaubt. Im Wettkampf hat man Prothesen, die genauso leistungsfähig sind. Ja, genau. Ja, das heißt, die Frage dahinter ist, worauf sind wir beim Sport aus? Worum geht es und was wollen wir da sehen? Mein Verdacht, oder? Ja. Und E-Sport und so weiter. Sehr viele, sehr komplexe Fragen. Ich glaube, mein Verdacht wäre, bei herkömmlichen Sport ist das Interessante für uns einerseits Bestleistung, aber es ist quasi Bestleistung mit einem bestimmten Einsatz, nämlich dass man das Maximale aus dem menschlichen Körper kann. Okay. Also, ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall mitgeht. Und das heißt, technische Optimierung findet natürlich praktisch in Nachhaltigkeit statt. Ja. Aber ich glaube, das ist halt der Kerngedanke. Und warum man da irgendwie eine Selbstständigkeit hat oder dann irgendwo betrogen, ist, glaube ich, dass man eigentlich sehen müsste, das Beeindruckende ist, wenn sich ein Mensch mit dem Körper sucht, dass er den Körper sucht, dann hat er das Maximum aus dem Körper. Ja. Das heißt, Doping ist so ähnlich wie halt wegen der Prothese, die Leistungsfähigkeit hat. Der Körper, es verliert ein bisschen an Interesse, weil es nicht mehr diese Herausforderung ist, den eigenen Körper aus dem Körper zu bringen, sondern es ist quasi in einem gewissen Umfang und zu verschiedenen Graden veränderst du deinen Körper, um sozusagen in einem bestimmten Regelsystem noch besser rauszukommen. Ja. Natürlich, man kann es auch immer im Flugzeug nehmen, zum Beispiel. Ja. Aber man modifiziert ja schon den Körper im heutigen Sport. Es gibt Schuhe mit Carbonplatten. Seitdem sind die Marathonzeiten immer weiter gefallen. Und können wir auch schon mal gut. Das ist nicht mehr purer Sport. Wenn das wirklich pur um die Leistung des Körpers gehen würde, würde man barfuß laufen. Ja, und deswegen gibt's wo ziehe ich die Grenze? Ja. Ich darf ja, es gibt ja auch genügend Ernährungsergänzungsmittel, die ich nehmen darf als Sportler. Ja, das könnte gut sein. Also, ja. Ja. Also, was mir jetzt einfach Kreatin darf jeder nehmen, darf jeder Sportler nehmen. Es hat eigentlich keine Nachteile. Selbst ohne Ja. Genau. Und genau das kann man ja auch künstlich machen. IPO kann man spritzen. Das hat einen ähnlichen Effekt für Höhentraining. Jetzt im Radsport gibt es ganz, ganz viel mit Ketone IQ. Ein Getränk nimmt man vorher und währenddessen erhöht die Aufnahmefähigkeit des Blutes. Ist nicht verboten, weil es den Athleten erstmal nicht schadet. Das ist nämlich der Punkt. Doping ist verboten, weil es den Athleten dann häufig schadet. Wenn man auf lange Zeit zu hohe Testosteron-Level hat, dann nimmt man dadurch Schaden durch erhöhte DHT-Level und so weiter. Naja, ein Dopingmittel ist immer dann verboten, wenn es den Athleten schadet. Und man könnte aber argumentieren, dass der Leistungssport ja sowieso schon Schäden am Körper hinterlässt. Durch viel Trainingsbelastung, Schuhe, die belastend sind, nochmal Carbon-Schuhe, strapazieren die Wadenmuskulatur stärker als normale Schuhe oder barfuß. Genau. Genau. Schadet dem Körper auf lange Sicht. Warum dann nicht nochmal ein bisschen mehr, um noch mehr Leistung rauszuholen und wirklich das Beste vom Besten zu sehen? Weil jetzt gerade hat man eine Armee von Athleten, die bei Olympia antreten, die nicht so gut sind, wie sie theoretisch sein könnten. Es ist Fakt, dass wenn man denen Spritzen geben würde, mit bestimmten Stoff, wenn die alle nochmal eine IPO-Kur machen würden, 3 Monate vorher, dann wären die nochmal schneller, nochmal ein bisschen besser. Ja. Genau, das würde den schaden, aber es würde ihn nochmal besser machen. Man schadet ihn sowieso schon, warum machen wir nicht nochmal das? Genau, ich glaube, also sozusagen, ich glaube, es gibt, wenn die Frage ist, wo ist die Grenze? Ich glaube, es gibt keine richtige Antwort darauf, weil ich glaube, es gibt faktisch keine Grenze. Es gibt keine direkte Antwort in dem Sinne, aber in einem anderen Sinne, ich glaube, wir haben jetzt einen Trend nach dem Sport gehabt, der nicht im ursprünglichen Sinne des Sports, sondern im ursprünglichen Grundlagen des Sports, die gesamte Technologie. Technologisierung des Sports extrem, also eine extrem Technologisierung ist, glaube ich, mit dem Ursprungs nicht in der Linie des Ursprungsgedanken des Sports, aber es wurde halt trotzdem gemacht, weil die Dynamik war einfach nur, weil die Leute gucken im Sport und wenn du ein bisschen besser im Sport bist, dann erfolgreich. Dann setzt sich besser durch. Das heißt, die technologischen Fortschritte und dann hast du einen Vorteil und dann alles machen. Level sozusagen die Standardleistung. Ja. Aber ich glaube, also mein Verdacht ist, das, was uns an Sport fasziniert, wie der herkömmliche Sport, Motorsport beispielsweise, andere Sache, da geht es um technologische Innovation und Optimierung auch. Aber sozusagen im herkömmlichen körperlichen Sport ist, glaube ich, der Grundgedanke, die grundsätzliche Faszination, die Benutzung des Körpers. Ich glaube, mein Verdacht wäre, entweder das Ganze steigert sich, genau wie du sagst, es gibt keine Grenze und faktisch ist es einfach nur, du hast einen Widerstand, aber auf lange Sicht wächst sich das einfach immer weiter aus. Irgendwann hast du einfach konstant Doping und mechanische Beine oder zumindest Exoskelette oder so. Entweder das wächst sich immer weiter aus oder vielleicht auch parallel, es gibt eine Rückbesinnung und man sagt, naja, das, was uns eigentlich fasziniert hat, ist die Benutzung des Körpers und dann gibt es quasi die komplette Gegenreaktion und man holt es wieder zurück sozusagen auf ein rohes und ich vermute, ich persönlich glaube, dass dieser Ursprungsgedanke das Interessante ist und das auch das Wundernswerte und dieses komplette technologische, noch ein bisschen quasi professioneller, fand ich tatsächlich nie funktioniert. Ich fand dann, wie gesagt, so Marathon, ja, dann nimm halt einen Aufwand. Also, wenn es nur darum geht, das irgendwie noch ein bisschen schneller zu schaffen, dann ist das Schwachsinn. Es geht um dieses selber fordern, aber halt nicht einfach nur Leistungsoptimierung, sondern das, was du aus deinem eigenen Körper rausholen kannst, das optimieren. Ich glaube, das ist die Faszination beim Sport. Ja, natürlich, Top-Leistung fasziniert uns auch, aber ich glaube, ein wichtiger Kernaspekt ist halt dieses Selbstoptimierung mit dem Körper. Und wie gesagt, ich glaube, das ist die gesündere Variante. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es einfach weiterläuft. Ne? Weil man den Feld damit und Leute pushen natürlich konstant, entweder da ist es oder halt dann wird es mit der Zeit legalisiert oder so. Und dann wechselt das Ganze immer weiter aus und irgendwann hast du halt genau so was, keine Ahnung, Robo-Fußball, wo Metallball gespielt wird. Ja, das Spiel, also ich denke, wir haben beide unseren Punkt rübergebracht. Es gibt jetzt gerade, es gibt irgend so einen Bitcoin-Milliardär oder sowas, der möchte die Enhanced Games starten. Und die Enhanced Games. Wo man halt gedopt wird. So viel und so oft, wie man möchte. Ich glaube, DJ James. Ja. Aha, okay. Ja, das stimmt, das ist ja ein sehr technischer Sport. Ja. Ja, das Problem nur damit ist, dass das kollidiert mit den Olympischen Spielen, weil du hast dann die Top-Athleten der Welt und die wollen natürlich in den sehr viel angeseheneren Olympischen Spielen stattnehmen, als in diesen neu erfundenen Enhanced Games, um dann da eine Viertelsekunde schneller zu laufen. Lohnt sich halt nicht für die. Und für die Sponsoren. Ja, aber letztendlich. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das Problem ist, man hat dann bei, ich finde, also das ist jetzt meine Meinung, um das so abzuschließen. Bei Olympia hat man dann so Mischmasch, denke ich. Genau, manche dopen ein bisschen illegal, manche haben dann schnellere Schuhe, manche haben etwas langsamere Schuhe. Alle kratzen so ein bisschen am oberen Limit und keiner ist wirklich da, wo man technisch gesehen sein könnte mit der modernen Forschung, der Medizin und so weiter. Ja, genau. Aber dann, naja. Ja, die verstehe ich. Aber also, nur als letzte Frage, würde dich das reizen, quasi an der Entwicklung zu Enhanced Games in diese Richtung quasi? Oder nein, gar nicht. Das ist, also ich denke, das ist komplett sinnlos. Jetzt bei den Olympischen Spielen sind 600 Meter Sprinter unter 10 Sekunden gelaufen. Das juckt am Ende niemanden, weil die hätten genauso gut, die sind im Schnitt irgendwie 9, der schnellste ist glaube ich 9,62 gelaufen oder so, das ist ein neuer Weltrekord. Der hätte genauso gut 10,62 oder 11,62 laufen können. Es hätte im Fernsehen niemand gejuckt, weil die waren alle nah dran. Es war ein knappes Rennen, war spannend das anzugucken, als wirklich Kopf an Kopf. Aber die hätten genauso lange, die hätten halb so schnell laufen können, es wäre immer noch spannend gewesen. So ist halt nur spannend, weil man gesagt bekommt, das ist das Limit, was sie machen können. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn die dann erheblichen Schaden zufügen oder sich selber erheblichen Schaden zufügen, um noch schneller zu werden. Genau, ja. Du könntest das Regelset auch so aufstellen. Genau, und ich denke, dafür ist das Regelset auch gedacht, dass man einen spannenden Wettbewerb hat. Ja. Eben. Speer werfen. Ja. Ja, doch, verstehe ich. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Danke, Walz.